Heute mit einem weiteren Beitrag zu unserer Reihe Macht Geld, Redaktion Claude-Pierre Salmoni. Der britische Dramatiker Martin Crimp hat 1988 ein Stück über nette Leute geschrieben, die ein Haus zu verkaufen haben. Wir lernen Leute kennen, die sich Mühe geben, Wohlstand und Anstand in Einklang zu bringen und die dabei so klug bleiben, das Realitätsprinzip nicht aus den Augen zu verlieren. Sie hören jetzt Natalia Conde, Doris Wolters und André Jung, Jörg Schröder, Roberta Gandolfi und Giovanni Di Stefano, Thilo Nest und Stefan Saborowski in Der Handel mit Claire von Martin Crimp, mit Musik von Hans Feigenwinter, aufgenommen von Vreni Palm und inszeniert von Claude-Pierre Salmoni. Es sich auch handelt. Wir verhandeln die Aggressionen. Aggressionen, nicht Gewalt. Hör mir doch zu, bitte. Nicht Gewalt. Einfach, dass bei den Leuten, ja, die Gefühle erregt sind. Natürlich sind ihre Gefühle erregt. Und insofern ist es eine Belastung. Es ist Stress, ja, da zu verhandeln, keine Frage. Mit Leuten zu verhandeln, ja. Aber das ist, was mir Spaß macht. Das ist, was ich gut kann, okay? Ich bin nicht wütend. Ich versuche nur zu erklären. Okay, ich höre mich wütend an, aber ich bin nicht wütend. Ich versuche nur ein, zwei Sachen über... Was? Was für ein junger Mann? Ach komm, komm schon, es gibt keinen jungen Mann. Toby? Toby ist Schnee von gestern. Ich werde ihm nie verzeihen, was im Restaurant passiert ist. Was? Habe ich dir das nicht erzählt? Habe ich dir nicht erzählt, was im Restaurant passiert ist? Die Rechnung? Okay, wir sind zu, ach, keine Ahnung, 6 oder 8 bei diesem schicken Italiener. Bist du sicher? Ich hab dir das nicht erzählt? Na gut, und wir feiern die Eröffnung vom neuen Büro, weil wir plötzlich überall neue Büros eröffnen, wie die Verrückten. Und jedenfalls, als die Rechnung kommt, gehen natürlich alle davon aus, dass wir sie teilen. Wir teilen sie durch 6 oder durch 8 oder durch wie viele wir eben sind. Genau, bloß dann fängt Toby fängt an zu verhandeln und sagt, dass wir beide, als wären wir so eine Art Ehepaar, dass wir beide weniger gehabt haben als die anderen. Genau, natürlich gehört sich das nicht. Aber er fragt nochmal nach der Karte und er lässt, kannst du das fassen? Lässt jeden seinen getrennten Betrag ausrechnen. Und ich will in dem Moment nur noch, ja genau, sterben. Und natürlich decken sich die getrennten Beträge völlig klar mit der genauen Summe auf der Rechnung. Aber er lässt nicht locker. Er macht einfach weiter und weiter, wer das getrunken hat, wer das gegessen hat, wer Kaffee hatte, wer keinen Kaffee hatte. Und das Schlimmste ist, dass ich damit reingezogen werde. Ich werde mit reingezerrt, weil Toby mich verwickelt in diesen aberwitzigen Vorgang. Ja, natürlich höre ich zu. Ich suche nicht gerade nach einer Zigarette. Du weißt, ich habe aufgehört. Ja, ich verspreche dir, ich habe aufgehört. Ich suche nur gerade nach meinem Kalender. Ich dachte, ich habe meinen Kalender verloren, aber er ist hier in meiner Tasche. Ich lüge nicht. Ich weiß, dass es dich umbringt und deshalb habe ich aufgehört, okay? Hör mal, habe ich dir erzählt, dass ich renoviert habe? Stimmt, Feiertag, Montag. Ich habe die ganze Wohnung gestrichen in einer Art, naja, ich nehme an, du würdest sagen, neutral ist keine wirkliche Farbe. Es ist eine Art Nichts, nur so eine Art Nichts irgendwie. Was? Damit leben? Ich werde nicht damit leben. Ja, ich weiß, ich habe sie gerade erst gekauft, aber ich habe sie nicht gekauft, um darin zu leben. Ich habe sie gekauft, um sie zu verkaufen, wie du ganz genau weißt. Und überhaupt, was ist verkehrt mit neutral? Tut mir leid. Tja, ich weiß, du und Dad hättet nicht so gedacht. Ich weiß, ihr wart dankbar, überhaupt ein Heim zu haben. Ich weiß, ihr musstet sparen. Ich weiß, ihr musstet Opfer bringen, aber die Welt hat sich einfach geändert. Warum sollten wir Opfer bringen? Opfer für was? Ich hab keinen, für den ich Opfer bringe. Und mit Sicherheit habe ich nicht vor, mich selbst zu opfern. Vielen tausend Dank. Und zufällig bin ich sehr glücklich mit meinem Leben. Tja, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich mich nicht glücklich anhöre. Sag mir doch einfach, wie sich glücklich anhört, okay? Ja, genau. Und außerdem ist es ja nicht für immer. Häuser verkaufen, das ist nicht für immer. Wer weiß, was ich dann mache? Vielleicht ein Vermögen scheffeln und weggehen. Stimmt. Verschwinden. Natürlich kannst du auch kommen. Ich kaufe euch beiden eine Villa am Strand. Genau, ganz dicht am Wasser. Meilenweit Sand und blaues Meer. In den Garten gar nicht gezeigt. Ich denke nicht, dass ich nach draußen muss. Leider geht er nach Norden. Ja, aber es ist ein Garten. Was da die Mauer hoch Ja, wächst. Das ist Wein. Ah, das ist gut. Wein macht sich immer gut. Ja, ja, darum haben wir ihn auch gepflanzt. Leider, weil wir es mochten, wie es war. Aber wir haben uns da draußen die größtmögliche Mühe gegeben mit Blick auf den Verkauf. Die Platten? Ja, diese Platten, die habe ich verlegt. Leider hat er nie Trauben getragen. Naja. Ich bin nicht sicher, was wir damit tun würden, wenn er doch tragen würde. Ich meine, also Trauben tragen würde. Wir sind keine Gärtner. Und Sie? Sie machen Witze. Darf ich fragen, wie lange Sie hier schon wohnen? Sind ein paar Jahre jetzt. Tja, es war unser Plan. Ich denke viel länger an ein oder denselben Ort und man tritt traurigerweise bald auf der Stelle. Tja, im gegenwärtigen Klima. Oh ja, das stimmt. Gut. Nun, ich denke, wahrscheinlich veranschlagen wir circa 175.000 Pfund. 175.000? Ich denke, wir können es versuchen. Na klar. Sie sind darüber nicht glücklich? Eigentlich würden wir gern 190 versuchen. 190? Ja, also ich denke schon, Sie nicht. Sie wissen, dass vor kurzem Nummer 5 verkauft wurde. Und für wie viel? 1,70. Ah, 1,70. Wann war das? Das ist jetzt ungefähr ein Monat her. Natürlich erzielen Leute mit diesen älteren Objekten momentan einige sehr gute Preise. Und das hier ist eine gute Straße. Ja, natürlich gibt es hier viele Mieter. Ja, aber das ändert sich gerade. Wobei es wirklich scheußlich ist, was mit den Mietern passiert. Sie wissen, wir haben hier 4 Schlafzimmer. Nun ja, Sie haben dieses... Ja, genau, genau, denn die meisten dieser Objekte haben nur 3. Nummer 5 hat nur 3. Es hat kein Fenster, oder? Es hat an sich kein Fenster, aber die Größe ist gut. Wir haben übrigens unser italienisches Mädchen da drin untergebracht. Sie liebt die Atmosphäre. Hier, meine ich, in England. Sie kommt aus Neapel. Aber nicht das Zimmer. Bitte? Nein, nein, nein, sie fühlt sich sehr wohl in dem Zimmer. Zum ersten Mal, dass sie ihr eigenes Zimmer hat. 190. Ja, ich denke, wir könnten es versuchen, oder? Das ist Preistreiberei. Ja, das weiß ich. Aber natürlich kriegen Leute das durch. Ja, das weiß ich. Das ist ja die Sache. Leute kriegen das traurigerweise durch, wie Sie sagen. Und insofern, naja, verstehen Sie unser Dilemma. Ich meine, ich weiß, die ganze Sache ist abstoßend. Tja. Aber sehen Sie, was ich meine angenommen... Wir können ihn kriegen. Angenommen, wir können diesen Preis kriegen. Denn eigentlich, denke ich, ist das ein vollkommen realistischer Preis. Aber angenommen, wir können ihn erzielen. Nun, wir möchten uns ohne Frage in der Sache anständig verhalten, wenn Sie verstehen, was ich meine. Tut mir leid. Wie denn? Was ich meine ich denke strikt, wer zuerst kommt, malt zuerst, oder? Also, wenn es um die einzelnen Angebote geht. Nun ja, wenn das Ihr Gefühl ist. Finden Sie das denn nicht richtig? Doch, ja, natürlich, wenn das Ihr Gefühl ist, ja. Natürlich würden wir Ihnen normalerweise dazu raten, dass Sie das Beste der bei uns eingehenden Angebote annehmen. Ich meine, nicht nur was den Preis betrifft, sondern auch unter Berücksichtigung, wer in der besten Position ist für den Abschluss. Ja, aber nun, eigentlich habe ich genau so was in der Art gemeint. Denn selbstverständlich versuchen wir das zu tun, was das Beste für unsere Kunden ist. Ja, das sehe ich. Aber natürlich liegt das voll und ganz bei Ihnen. Gut. Ich meine, falls jemand Bargeld bietet. Aber gut. Mehr meine ich nicht. Tja, dann geben wir die Details bekannt, sobald wir können, Mr. Walson. Mike, ich heiße Mike. Mike, gut. Sie leben nicht in der Nähe vom Park, oder, Claire? Bitte? Entschuldigen Sie, Sie heißen doch Claire, oder? Ja. Ja, ich sagte gerade, Sie leben nicht in der Nähe vom Park. Nein, weiter nördlich. Ah, nur weil da unten vor meinem Auto ein Mädchen über die Straße gegangen ist, an der Ampel, meine ich, an der roten. Ich bin sicher, das waren Sie. Oh, ich muss aussehen wie jemand anders. Oh, sicher nicht. Tja, gut, Claire. Und? Seid ihr euch einig geworden? Ja, alles bestens, ja. Er hat Ihnen gesagt, was unser Gefühl ist, oder? Ja, ja, ja, alles bestens. Wie, schläft sie? Ist gerade eingenickt. Sie ist bezaubernd. Sie ist bezaubernd, wenn sie schläft. Es ist nur, dass wir uns in der Sache anständig verhalten Mr. wollen. Mr. Walton hat mir Ihre Position erklärt. Weil es ist ein abstoßendes Geschäft. Nein, natürlich. Das liegt voll und ganz bei Ihnen. Hat sie den Garten gesehen? Ich habe ihn vom Fenster aus gesehen. Wir sind leider keine Gärtner, nicht? Haben Sie schon etwas Neues gefunden? Ja, fürs Erste ziehen wir wohl in eine Wohnung. Natürlich heißt das, dass wir eine Weile lang ziemlich dicht aufeinander hocken. Ja, das wird ein bisschen schwierig werden. Zumal mit Anna. Ach, selbst ohne Anna, Mike. Sie ist nämlich wirklich sehr eng. Aber der Vorteil ist, wir haben dann genug Bargeld. Damit sind Sie in einer guten Position. Naja, stimmt. Und natürlich stehen wir weniger unter unter Druck. Aber diesmal wollen wir uns Zeit lassen. Wir haben nämlich Freunde. Poppy und Max. Die sind völlig in Panik geraten und am Ende wohnen sie jetzt neben Bahngleisen. Stimmt's, Mike? Natürlich muss das nicht die schlechteste Investition sein. Ja, aber sie leben wie auf einem Präsentierteller, oder? Hören Sie, möchten Sie einen Schlüssel bei uns hinterlegen? Also ich denke, das sollten wir, oder? Oh ja, ich könnte ja einen vorbeibringen. Passen Sie bloß auf, dass keiner den Fleck sieht. Stimmt, meiden Sie weiträumig den Fleck. Bitte, den Fleck? Was ist das? Ich glaube, im Moment stehen Sie gerade drauf. Ach, gut. Ich werde versuchen, den Fleck zu übergehen. Die Details geben wir bekannt, sobald wir können. Aber ich könnte doch wirklich den Schlüssel vorbeibringen. Ich meine, Sie haben doch ein Office, eine Adresse unter der Mailbox. Anna? Anna! Anna, sie ist wach! Sie ist wach. Was ist denn los? Sie ist wach. Da geht Anna nicht. Ist sie gerade? Sie war also einverstanden mit 1,90. Sie wollte erst nicht. Sie wusste von Nummer 5. Aber das hat nur 3 Schlafzimmer. Ja, habe ich ja auch gesagt. Sie ist süß, oder? Was? Claire. Findest du? Ja. Hör mal, ich gehe besser. Ja, wer ist Anna nicht? Sie hat ihren freien Tag. Ja, das macht doch nichts. Warte mal, ich mache uns einen Kaffee, ja? Guten Morgen. Haben wir ein Problem? Ist in Ordnung, wenn ich telefoniere, Mr. Wilson? Na, vorausgesetzt, es ist nicht Australien. Wie bitte? Ich sagte, solange es nicht Australien ist. Nein, nein, Italien. Na gern, sehr gern. Es stört nicht? Na, Italien ist völlig in Ordnung. Fass dich nur kurz, bitte. Meine Familie? Nein, nein, gern, bitte. Mach ruhig. Fass dich nur kurz, mehr nicht. Ah, das ging aber fix. Ist niemand da? In ganz Italien? Wie bitte? Hör mal, hat irgendwer, also, ja, eigentlich meine ich, hast nicht oben geraucht, oder? Also es ist nur, weil Mrs. Walsham, also Liz dachte, sie hätte Rauch gerochen da oben, also mehr nicht, neulich war's, glaube ich. Ich rauche nicht, Mr. Walsham. Oh, nein, nein, nein, ich weiß. Naja. Ja, das ist, ja, alles in Ordnung. Natürlich. Darf ich später noch einmal probieren? Na, unbedingt. Sieh mal, wir haben uns gefragt, ob wir, ob wir dir auch genug Taschengeld geben, weil, nun, es ist ja nicht gerade viel. Nein, nein, ist in Ordnung. Du kommst zurecht. Ich komme zurecht. Ja, das höre ich gern. Das höre ich sehr gern, dass du zurechtkommst, weil, wie du wahrscheinlich weißt, mit dem Umzug und der Wohnungsmiete wird es demnächst ein klein bisschen eng. Und ich meine, ich will nicht, dass du denkst, wir gehören zu den Leuten, die am liebsten, auch ich nicht, zu den Leuten, die so eine Situation ausnützen würden, weil ich weiß, einige Leute, die machen das bei ausländischen Mädchen. Ja, also, dass sie die manchmal so ausbeuten. Weil, du weißt, naja, komm, ohne Frage, weißt du, wir sind nicht wie die. Ich komme zurecht, danke. Hör mal, kann ich dir einen Kaffee bringen oder so? Ja, gut, gut, ja. Jedenfalls, du weißt, wo er ist. Hör mal, ich dachte nur gerade, vielleicht solltest du dich anziehen, das ist nur... dass Leute, also ich hoffe, Leute vorbeikommen werden zur Besichtigung. Okay. Ja, ich meine, du weißt, an deinem freien Tag, das stört mich nicht, also uns auch nicht. Das ist nur, naja, also man kann eben nie wissen, was die Leute abhält. Und ich meine, traurigerweise. Okay. Ja. Nicht, dass du, also keine Frage, die Leute abhalten würdest. Ich meine... Mich würdest du nicht abhalten. Aber nur für den Fall, dass jemand kommt. Ja? Okay, ist okay. Bitte, danke. Danke, Anna. Danke. Keine Einwände wogegen. Es weiter auf dem Markt zu lassen. Aber du hast dir gesagt, wir würden annehmen und wären bereit zu warten. Ja, ja, ich habe gesagt, wir würden annehmen, aber Claire hat das Gefühl, falls sie aus irgendeinem Grund, weil das natürlich passiert bei den Leuten, also zufällig noch abspringen oder was weiß ich, sie haben Schwierigkeiten mit dem Abschluss, es nicht schaden kann, wir lassen es auf dem Markt. Und außerdem hat sie für mein Gefühl impliziert... Weil ich dachte, wir hätten das beide mit ihr besprochen. Ja, natürlich, aber für mein Gefühl hat sie impliziert, wir könnten, wenn das Interesse steigt, also da gäbe es die Möglichkeit, dass wir sie vielleicht noch rauftreiben könnten. Du hast ihr gesagt, zu sowas wären wir nicht bereit. Ja, sie weiß schon, dass wir sowas nie täten. Aber das habe ich klar gemacht, gleich bei unserem ersten Gespräch. Wie weit rauf denn? Was? Ich meine nur... Nee, ich weiß nicht, sie blieb vage. 200. Doch so weit. Sie schien zu denken, wir könnten weitere 5.000 bis 10.000 veranschlagt haben. Naja, das ist ja kaum gravierend. Naja, nein, ja, stimmt schon. Also nicht besonders gravierend im gegenwärtigen Klima. Also 5 gewiss nicht, obwohl 10 vielleicht. Aber der Punkt ist, und das ist doch sicher, worüber wir momentan reden, das ist doch, wenn schon ein solches Angebot jetzt vorliegt, in weniger als 48 Stunden, dann fordern wir einfach vielleicht nicht genug. Das hat Claire gesagt. Gesagt hat sie das nicht, nein. Also gesagt hat sie das nicht, aber hier sind wir. Wir zahlen denen 10% und was werden die am Ende eigentlich an Arbeit geleistet haben? Also kompliziert wird das Ganze, verstehst du, noch durch die Tatsache... Also, dass diese Leute, die Harrops, in Shropshire wohnen. Du meinst, vielleicht sind sie nicht glaubwürdig? Na, glaubwürdig oder sonst was. Ich meine nur, es gibt da ein Fragezeichen, ob sie in der Lage sind, zu verkaufen zum Beispiel. Denn, also, wie Claire gesagt hat, falls die da oben in Wales festsitzen... England. Sicher? Ich glaube schon. Na, egal, wo das liegt. Shrewsbury. Ja, also, na, egal, wo es liegt. Aber der Markt, der hält sich dort in Grenzen. Nur Schafe. So ungefähr. Also laut Claire haben die da oben mehrere Hektar, einen Fluss und Angelrecht. Man fährt da rauf durch einen Kiefern, also irgend so ein Kiefernzeug, Wald. Ländlich eben. Ja, genau. Ich meine, nicht, dass mir selbst viel daran liegen würde, aber wenn sie so viel Land haben, dann würden sie es doch sicher behalten und darauf bauen. Das steht bestimmt unter Naturschutz. Claire sagt, sie hat ein bröseliges Rückgrat. Ein was? Mrs. Harrop. Sie wollen wegziehen wegen ihrem Rücken. Wie, sind die schon älter? Nein, so wie wir offenbar. Und der Garten schreckt sie nicht? Nein, in dem Garten sind sie offenbar ganz verliebt. Der Wein, der hat es ihnen sehr angetan. Du hast also länger geplaudert mit Claire. Was soll denn das jetzt heißen? Aber du hast klargemacht, dass wir bereit sind zu warten. Na, hör zu, Claire weiß ganz genau, was wir ihr gesagt haben und ich bin sicher, sie respektiert unsere Position. Will meinen? Was meinst du mit will meinen? Naja, will meinen was? Ja, was ich mit will meinen meine. Was meinst du mit Position? Ja, unsere Position respektieren. Genau, was ich sage. Ja, was da wäre? Was? Na, was genau sagst du denn? Na, weil wenn ich hier jedes Mal, wenn ich rede, auch neu erklären muss. Weil es mir scheint, und natürlich kann ich mich vielleicht irren, aber mir scheint, also gerade sagst du, dass du Claire nachgibst. Ich habe keinerlei Absicht, Claire nachzugeben. Komm schon, komm. Sie ist doch einfach, da wir den Handel nun mal über sie laufen lassen, dann sollten wir auch vielleicht oder nein, nicht vielleicht, ich denke, wir sollten nicht. Nein, ich denke wirklich, wir sollten ihrer Urteilskraft und Integrität zumindest mit etwas Respekt begegnen. Ihre was? Du gibst Claire also nach? Ach, sieh mal. Ich gebe Claire nicht nach, sie gibt uns nach. Glaubst du, sie trägt diesen Rock immer? Was? Na ja, sie sieht da drin aus wie eine Kellnerin. Und ruhig. Ich halte das für sehr wertvoll, oder? Denn obwohl ich mir ein Leben außerhalb der Stadt nie habe vorstellen können, sollte mein Heim immer eine Art Refugium sein. Wissen Sie, das ist fast so, wie wenn man von der Straße abbiegt. Nicht wahr? Sie wissen ja, wie es ist, wenn man von der Straße abbiegt, auf einen dieser Schotterwege, der in einen Bergwald führt, die Pyrenäen zum Beispiel, die französischen Pyrenäen. Langsam fährt man unter den Bäumen durch und im Dickicht dreht man den Motor ab und dann überfällt es einen, diese Stille. Glauben Sie, das liegt am Licht? Vielleicht ist es die Lichtqualität hier. Das Fenster geht nach Norden, oder? Soweit ich weiß, ja. Weil ich offen gestanden glücklicher bin mit gebrochenem Licht. Wann immer ich weit in den Süden muss, ergreift mich leider fast ein Gefühl der Mattheit. Wenn ich dann keinen Marmorboden habe, kann ich sehr gereizt werden. Ihnen ist ohne Zweifel bewusst, dass die Fensterbank morsch ist. Ja? Ich könnte meinen Finger bis zum Knöchel reinbohren. Schlafzimmer 4. Ja? Ist mir Schlafzimmer 4 entgangen? Der Raum mit den Bildern. Was, diesen Ansichten von Neapel? Ach ja? Ja, nun etwa nicht. Es hat kein Fenster, oder? Riecht er deshalb nach Rauch? Er hat eine ganz gute Größe. Also wissen Sie, ich dachte, das sei ein Schrank. Ich dachte, hoppla, wie komisch, jetzt bin ich in einen Schrank mit Ansichten von Neapel gestolpert. Wie sieht denn die Position Ihres eigenen Objektes aus? Position in welchem Sinne? Ich meine, haben Sie Ihr eigenes Haus schon verkauft? Ich fürchte, da haben wir aneinander vorbeigeredet. Nein, ich verkaufe keine Häuser. Ich finde das ein abstoßendes Geschäft, Häuser verkaufen. Nein, ich möchte einfach ein neues hier in London erwerben. Denn, wissen Sie, vor ein paar Tagen fühlte ich mich in Heathrow schrecklich verloren. Ich fuhr zu einem Hotel, aber nur mit halbem Herzen. Und in dem Moment dachte ich, ich brauche hier eine eigene Bleibe nach all den Jahren. Ich habe die Nase voll von Hotels, Claire. Und meine Familie genauso. Wir haben die Nase voll von Hotels hier in London. Ich finde das ein erbärmliches Leben, oder? Sie machen Geschäftsreisen? Ich mache viele Geschäftsreisen. Das heißt, Sie sind in einer guten Position? Ja, ich denke schon, oder? Sache ist, das ist ein elegantes Haus. Teile davon sind ohne Frage verschandelt, aber darunter verbirgt sich ein elegantes Haus. Diese Straße ist insgesamt eine gute Investition. Nun, da bin ich sicher, aber offen gestanden ist das nicht, was mich beschäftigt. Sie sagen, im Grunde sei es verkauft? Die Eigentümer haben ein Angebot angenommen. Die Eigentümer haben ein Angebot angenommen? Ja, aber falls jemand Bargeld bietet... Und wie hoch ist das Angebot? Der geforderte Preis. Ja, der da wäre, der tut mir leid. 190. Und wer möchte es erstehen? Die Harrops. Kenne ich die? Bitte? Ja, wer sind die Harrops? Naja, eben... Ach, eben Leute, meinen Sie. Nun, sie leben in Shropshire. In welcher Gegend ist das? Wales, oder? Ich meine, welche Gegend in Shropshire? Ich kenne Shropshire nämlich. Ich kannte Shrewsbury früher, gut. Möchten Sie den Garten sehen? Wissen Sie, ich denke, das wird nicht nötig sein, oder? Denn was ich gesehen habe, gefällt mir ausgezeichnet, Claire. Leider geht er nach Norden. Aber es wächst Wein. Wir sind keine Gärtner. Es gibt gewisse Arten von Männern, die diese Art Situation ausnutzen würden. Ich meine, wenn ich ein Angebot machen sollte... Würden wir es weiterleiten an die Verkäufer? Sie würden es weiterleiten an die Verkäufer? Ja, natürlich. Weil ich betonen sollte, was ich gesehen habe, gefällt mir ausgezeichnet. Nun, ich bin sicher, Sie würden das miterwägen. Ich denke wirklich, ich sollte Sie treffen. Sie nicht? Wir sollten miteinander reden. Denn natürlich möchte ich mich in der Sache anständig verhalten, Claire. Ich spreche mit den Walsams. Sind das Holländer? Ich glaube nicht. Weil Walsum holländisch ist. Wissen Sie... Auf meinem Weg hierher habe ich ein Mädchen gesehen wie Sie. Wirklich? Tut mir leid, ich mache Sie verlegen. Oder vielleicht waren Sie es ja, waren Sie es? Ich weiß nicht. Sehen Sie, ich versuch's und arrangiere diesen Termin. Das wäre nett. Hören Sie die Sache, tut mir leid. Schon in Ordnung. Ich meine, dass ich Sie Mädchen genannt habe, weil es eins dieser Worte ist, nicht wahr? Eins dieser furchtbaren Worte, die Männer benutzen, um Frauen klein zu machen. Ist schon komisch, oder? Wie man die Fehler von anderen... peinlich genau wahrnimmt und dann ertappt man sich bei den gleichen. Ich bitte um Verzeihung. Schon in Ordnung. Denn bitte begreifen Sie, dass mir diese Dinge genauso ein Graus sind wie Ihnen bestimmt. Tja, sehen Sie, ich versuch's und arrangiere diesen Termin. Das wäre nett. Ach, meine Frau wird es lieben. Die Kinder werden den Garten lieben. Wie viele haben Sie? Was habe ich gesagt? Habe ich Kinder gesagt? Nein, nein, nur das eine. Markus, ein Junge. Tja, nicht gerade mein Junge. Er kommt mehr nach meiner Frau. Sie muss... erheblich jünger sein. Ja, ist sie. Aber was ist mit Ihnen, Claire? Sind Sie verheiratet? Single? Sind doch nicht verwitwet. Geschieden? Kinder? Sie machen Witze. Ich sag Ihnen etwas. Und natürlich kann ich mich absolut irren. Aber wieso habe ich so eine Ahnung, dass Sie neben Bahngleisen wohnen? Habe ich recht? Ja, wohne ich. Dachte ich mir doch. Seltsam, nicht wahr? Sehen Sie, ich stelle Sie mir in einem dieser Zimmer vor, direkt neben den Bahngleisen. Ich sehe Sie in einem dieser hohen Altbauten, unterteilt in Wohnungen, wo draußen der Zug über Backsteinbögen dicht an den oberen Fenstern vorbeirauscht. Wenn man nachts dran entlang fährt, dann kann man oft einen Blick hinab in die Zimmer werfen. Man sieht Menschen ihrem Alltag nachgehen, als gäbe es den Zug draußen nicht. Oft brennt nur eine nackte Glühbirne. Seltsam, nicht wahr? Andererseits, Was sollten Sie sonst nachgehen? Viele Leute leben neben Bahngleisen. Ja, natürlich tun sie das. Haben Sie auch eine nackte Glühbirne? Das muss nicht die schlechteste Investition sein. Nein, natürlich nicht. Sind das die Schlüssel? Ja. Besser, wir gehen. Absolut. Keine Einwände wogegen. Ist weiter auf dem Markt zu lassen. Aber du hast dir gesagt, wir würden annehmen und wären bereit zu warten. Ja, aber das war vorher. Das war, bevor wir über Barzahlung geredet haben. Du hast also mit Claire gesprochen? Ja, ohne Frage habe ich mit Claire gesprochen. Ich meine, Claire scheint zu denken... Und? Was ist seine Position? Seine Position ist, so wie ich sie verstehe, ist die, dass ihm, was er gesehen hat, ausgezeichnet gefällt. Und er ist bereit, bar zu zahlen. Das heißt, er hat schon verkauft. Aber wissen wir, dass er schon verkauft hat? Nein. Er hat nichts zu verkaufen. Der springende Punkt ist, dass er nichts zu verkaufen hat. Also das sagt sich leicht. Das könnten wir auch sagen. Na, wie, hältst du ihn nicht für ehrlich? Ich habe nicht mit Claire gesprochen. Na, ich habe dir doch ihre Meinung erzählt. Ist es das, was sie gesagt hat? Ist es was sie gesagt hat? Was? Ist was sie gesagt hat? Dass sie ihrer Meinung nach ehrlich ist. Ja, weil sieh mal, ich kann dir doch unmöglich... bitte, komm, verstehe. Ich kann dir unmöglich Wort für Wort wiederholen, was sie genau gesagt hat. Wort für Wort? Wer sagt denn Wort für Wort? Ich wollte doch nur... Ja, oder sonst wie. Ich habe nie gesagt Wort für Wort. Ja, oder sonst wie, Liz. Weil, hör zu. Red du mit ihr. Ich rede nicht mit ihr. Ja, weil wenn du mit ihr reden würdest, dann kämst du auch auf die einfache Tatsache, dass man nicht rumläuft und fragt, ob die Leute ehrlich sind. Weil das hier entschieden nicht zur Debatte steht. Zur Debatte steht, ob er in der Lage ist, abzuschließen. Was genau dasselbe ist. Aber nein, natürlich nicht. Hör mir doch zu, natürlich nicht. Weil selbst wenn er nicht ehrlich ist, was auch immer das heißen mag, will meine, ich nehme an, in Wirklichkeit hat er nach wie vor irgendwo ein Objekt zum Verkauf. Wer will sagen, dass er nicht trotzdem schneller abschließen kann als die Harrops, die, da sind wir doch offen, sich dieses bröselige Erbstück von Haus oder Rückgrat oder was weiß ich aufgehalst haben, ringsumher hektarweise Land von überwältigender Naturschönheit, aber ohne den geringsten Marktwert. Jedenfalls, sieh mal, er will es sich heute noch mal ansehen. Wann? Heute Abend. Er kommt heute Abend. Du hättest was sagen können. Na ja, er will, dass seine Frau es sieht. Ist Anna angezogen? Also woher soll ich wissen, ob sie angezogen ist? Er wäre mir nur lieber, sie hätte was an. Hast du sie wegen des Rauchs gefragt? Diese Art, wie sie da rumläuft. Was? Nein, sie raucht nicht. Ich habe dir doch gesagt, dass sie nicht raucht. Ich bin nur beunruhigt wegen... Wegen der Harrops, sieh mal. Weil wir ihr Angebot schon angenommen haben. Ja, aber was heißt das groß? Juristisch heißt das nichts. Na ja, juristisch heißt das nichts, aber... Du musst doch bedenken, dass hinter den Harrops immer ein Fragezeichen stand. Ja... Ich nehme an, Sie würden genauso handeln, wenn Sie in unserer Position wären. In deren Position wäre das sogar noch wahrscheinlicher. Verstehst du denn nicht? Ne? Sogar noch wahrscheinlicher, weil, okay, wir mögen Skrupel wegen der Sache haben, aber das heißt doch nicht Sie auch. Kennen wir Sie? Wir wissen nicht einmal, wer Sie sind. Und es scheint absurd, dass wir uns in irgendeiner Form verpflichtet fühlen gegenüber zwei wildfremden Menschen. Ich meine, komm, ich bin offen, Liz. Ich habe den Eindruck, Claire findet das Ganze recht amüsant. Du meinst, sie macht sich über uns lustig? Na ja, wer kann ihr das verübeln? Weil ich glaube, wir blasen die Sache beinahe zu einer Art moralischer Grundsatzdebatte auf, während Moral hier nun entschieden nicht zur Debatte steht. Also um Moral ging die Debatte nie. Ja, eben. Der Fleck! Was? Gib mir Zeit, den Fleck zu verdecken. Also, das ist meine Frau. Oh. Hallo? Hallo, ich bin Liz. Ja. Ich habe mich verspätet. Bitte um Verzeihung. Ja, sehen Sie... Bitte. Schauen Sie sich ruhig um. Ich würde gerne noch mal einen Blick nach oben werfen, wenn ich darf. Ja, gern. Es ist völlig in Ordnung. Schläft Gina schon? Ja, oben schläft nämlich ein Baby. Ich bin mucksmäuschenstill. Wo ist Anna? Oh ja, unser italienisches Mädchen. Ist sie denn nicht auf ihrem Zimmer? Tja, wenn das so ist... Nein, seien Sie ganz unbesorgt. Gehen Sie ruhig rein. Na, sie ist schon daran gewöhnt. Welches Zimmer ist es? Naja, wir nennen es unser Gästezimmer, nicht? Natürlich, Mike? Natürlich kann man auch da Licht drin machen. Ja, es gibt dort kein Fenster. Nein, kein Fenster an sich, aber eigentlich hat es eine ganz gute Größe. Anna gefällt die Abgeschiedenheit. Naja, aber ich dachte an frische Luft. Oh, sie hat viel frische Luft, oder, Mike? Ja, frische Luft ist kein Problem. Immerhin scheint sie zu atmen. Und wie sie atmet. Eigentlich atmet sie ununterbrochen. Naja, jedenfalls werde ich anklopfen. Ich dachte, der bringt seine Frau mit. Besser, ich schließe die Hintertür auf. Oh, Mike. Er wird den Garten sehen wollen. Das ist wirklich bezaubernd, die Kleine. Wie alt ist sie? 17. Ich meine ihre kleine Tochter. Ach so, sie ist 6 Monate. 6 Monate. Wirklich bezaubernd. Wissen Sie, ich glaube, sie hat ihre Augen. Wir hatten noch ihre Frau erwartet. Sie vertraut meinem Urteil. Ist sie nicht neugierig? Nein. Die Atmosphäre ist gut hier, finden Sie nicht? Sie ist so gedämpft und ruhig. Ich habe schon zu Claire gesagt, sie erinnert mich daran, wie man von der Straße abbiegt. Ich meine, einen dieser Schotterwege, die einen in den Wald führen. Das Geräusch des knirschenden Schotters kommt fast wie ein Schock. Aber wenn man schließlich hält unter den Bäumen und den Motor abdreht, überfällt es einen sofort. Die Stille. Und wenn man sich vom Schotter entfernt, läuft man ohne jedes Geräusch über die vermodernden Nadeln. Kennen Sie die Pyrenäen überhaupt, die französischen Pyrenäen? Ach, Sie machen Geschäftsreisen. Ich mache viele Geschäftsreisen. Und wegen was? Bildern. Ich handle mit Bildern. Ah, ist das interessant? Nun, mir gefällt es. Ich mag es sogar. Ja, wir mögen Frankreich, aber es ist so teuer geworden. Ich weiß, Frankreich ist teuer. Ich habe da ein kleines Haus, eigentlich kaum viel größer als dies, aber ich habe die Böden auswechseln lassen und das kostet mich ein Vermögen. Den Großteil des Jahres bin ich nicht einmal da. Möchten Sie den Garten sehen? Ach, ich denke, das ist nicht nötig, Liz. Oder? Sie heißen doch Liz. Ich denke, das ist nicht nötig, Liz. Ich nehme an, es ist zu dunkel. Eben, genau. Es gibt gewisse Arten von Männern, die diese Situation ausnutzen würden, oder? Will er den Garten sehen? Ich glaube, es ist zu dunkel. Leider geht er nach Norden. Sie wissen, dass die Fensterbank morsch ist? Nein, welche denn? Die hier drin. Ich habe schon zu Claire gesagt, man könnte seinen Finger bis zum Knöchel reinbohren. Sie schien überaus zuversichtlich, dass Sie den Schaden beheben lassen. Nun, das wäre geklärt, schön. Nehmen Sie die Teppiche mit. Ich sah, dass auf diesem hier mal was verschüttet wurde. Was ist das? Wein? Kurkuma. Das ist Kurkuma. Was ist das? Das ist ein Gewürz zum Färben. Kurkuma. Nehmen Sie sie mit? Das wäre Verhandlungssache. Nur wenn Sie sie mitnehmen, bleibt mir der Ärger erspart. Verstehen Sie, sie rauszureißen? Die Sache ist... Claire hat unsere Position erklärt, nicht? Stimmt. Sie sagt, Sie sind bereit, Ihre Käufer fallen zu lassen für einen Barhandel. Naja, also nicht eigentlich fallen lassen. Nein? Tja, dann haben wir wohl aneinander vorbeigeredet. Denn mir hat sie erzählt, Sie würden. Nein, ja, das stimmt. Das werden wir wahrscheinlich. Werden Sie wahrscheinlich? Naja, werden wir beinahe sicher, oder, Mike? Nur wir haben noch Bedenken. Habe ich etwas missverstanden? Was Liz meint, das ist eher eine Frage der Vorgehensweise. Stimmt. Aber wenn Sie noch Bedenken haben... Ja, wegen der Vorgehensweise. Tja, ist die denn nicht klar? Ja, nicht so ganz. Ich meine, wenn Sie Claire einfach beauftragen... Ja, ohne Frage liefert das über Claire. ...soll ich mir Gewissheit verschaffen muss. Entweder Sie lassen sie fallen oder nicht. Gut. Nun, ich denke, das werden wir, oder? Die Sache ist, dass die Harrops in Shropshire sind. Also ich denke, wahrscheinlich wäre unser Gefühl anders, oder? Und natürlich gibt es da ein Problem mit Ihrem Rückgrat. Offenbar hat sie ein bröseliges Rückgrat. Ein was? Ein bröseliges Rückgrat. Bröselig. Das heißt, Sie sind schon ziemlich alt. Nein, so offenbar wie wir. Offenbar. Hören Sie, was ich gesehen habe, gefällt mir ausgezeichnet. Nun, ohne Frage werden wir... Genau. Ich denke, was ich als nächstes tun sollte, ist nochmal mit Claire zu sprechen. Ich muss sagen, ich denke, wir können sehr froh sein über den Handel mit Claire, weil ich das Gefühl habe, sie ist ehrlich. Stimmt. Sind nicht viele von denen. Viele von denen sind Gauner. Hm? Seien wir offen. Ich wünschte nur, sie wäre nicht ganz so kalt. Was, Claire? Ja, ich finde sie kalt. Kalt und so undurchdringlich. Also kalt würde ich sie nicht nennen. Sie scheint doch vollkommen menschlich. Ja, stimmt. Sie nehme ich nicht mehr viele von denen. Einige dieser jungen Männer. Ne? Ich finde nur, man kann so jemanden nie kennenlernen. Aber ist es wirklich notwendig, dass man Menschen auf so eine Art kennenlernt? Denn was Sie kalt nennen, ist das nicht einfach die Art, wie man mit Fremden verhandelt? Denn die meiste Zeit in einer Stadt verhandelt man doch, oder? Mit Fremden. Und ich bin mir nicht sicher, was man gewinnt, wenn man sie alle in sein Herz schauen lässt. Persönlich finde ich diese Form von Intimität eher erdrückend. Nein, ich für mein Gefühl habe es wesentlich lieber, einfach an jemandem vorbeilaufen zu können, den ich seit Jahren kenne, ohne die geringste Verpflichtung zum Gruß. Mir gefällt das Wissen, dass ich unsere Kleidung für einen Moment streifen kann, auf dem überfüllten Bordsteig, aber unsere Augen, selbst wenn sie sich begegnen, was unwahrscheinlich ist, unsere Augen sind sich einig und sagen nichts. Und warum sollten wir reden? Nein, kalt würde ich sie nicht nennen. Sie sprechen also mit Claire? Ich spreche mit ihr. Morgen früh. Sie hat sie ins Bild gesetzt über den Preis? Ja. 190, nicht? Richtig? Ja. Als grobe Richtschnur. Bitte? Nun, wahrscheinlich hat Claire Ihnen erzählt, dass wir, eine geringfügig höhere Summe veranschlagen. Nein, das hat sie nicht erwähnt. Weil Claire das Gefühl hat, ich glaube, für ihr Gefühl waren wir ein bisschen, zaghaft mit dem Preis, ganz offen gesagt. Ach, zaghaft? Ja. Nein, das hat sie mir nicht gesagt. Nun, sehen Sie, ich spreche mit ihr morgen früh. Ein abstoßendes Geschäft, nicht wahr? Ich weiß. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Anna? Anna, sie ist wach. Anna, Gina ist wach. Aber was ist denn los? Sie ist wach. Anna geht schon. Komm, Anna. Was denkst du? Tja, was denkst du? Tja, ohne Frage ist er glaubwürdig. Ja. Aber der Preis hat ihn überrascht. Nein, er hat nur geblufft. Tja, erst dachte ich mir schon, dass er nur blufft. Er handelt mit Bildern. Ihr habt geplaudert? Eigentlich finde ich ihn recht charmant. Was? Mr. James. Wirklich? Was denn für Bilder? Ich habe keine Ahnung. Schon okay. Ich möchte in die Küche gehen. Kommen Sie ruhig durch. Gehen Sie zu. Nur zu. Was verloren? Verloren? Sie sehen ein bisschen verloren aus. Nein, ich bin nicht verloren. Ich suche nach Streichhölzern. Sie sind sonst da? Italienerin. Bitte? Aus Italien? Ja. Haben Sie ein Streichholz? Genau, Sie haben diese Augen. Sehen Sie, meine Frau ist Italienerin, also Halbitalienerin. Sie hat auch diese Augen. Aus welcher Gegend denn? Neapel. Ach, schöne Gegend. Neapel ist schön. Ihre Mutter kommt aus Turin. Sie wissen schon Fiat. Kennen Sie Turin überhaupt? Ja, ein bisschen. Torino. Was? Wissen Sie, wer immer ein Streichholz hat? Was? Ein Klempner. Den brauchen Sie jetzt für die Zigarette. Ein Klempner. Sehen Sie mal, das ist Anna. Anna? Genau, Anna ist meine Frau. Und das da sind Lisa, Timothy und Rachel. 3, 18 Monate, 2 Monate und sag Flöhe was. Und Sie studieren hier wohl, oder? Ich bin das Kindermädchen. Das Kindermädchen, aha. Und wie viele haben die? Eins. Es ist ein Mädchen. Naja, können sich ja freuen, was? Wie bitte? Plus eins, freuen Sie sich. Tja, ist wohl, weil sie arbeiten geht, was? Mrs. Walsham geht arbeiten. Oh nein. Nein. Aha. Aber sie hat sehr viel zu tun, immer. Aha. Anna, meine Frau, die würde gern, wissen Sie, die würde gern wieder arbeiten gehen. Ja? Ja. Wie alt ist sie denn? Ich weiß nicht, mindestens. Nein, ich meine die Kleine. Die Kleine, sie ist 6 Monate. 6 Monate, ach, dann schläft sie noch viel, was? Ich meine, ich glaube, das ist so, vor allem bei Mädchen. Ich glaube, vor allem Jungen schlafen viel. Ja, vielleicht haben Sie recht. Und wissen Sie, sie wacht morgens 6:30 auf. Ja, 6:30. Da gehe ich aus dem Haus. Ich will Ihnen was zeigen. Sehen Sie mal. Nee, sehen Sie da, weil Ihr Chef hat mir gesagt, ja, ich soll diese Fensterbank raushauen, weil, hat er recht, die ist morsch. Aber an seiner Stelle würde mich das da weit mehr beunruhigen. Weil, was Sie da oben sehen, ist eine angeknackste Deckenleiste und ich verwette meinen Lohn. Wenn das nicht heißt, dass die Balken vom Boden, auf dem wir hier stehen, modern, können Sie mir folgen? Weil klar, das ist eine sehr schöne Straße. Ist sehr ruhig. Man ist gleich im Park. Die Atmosphäre ist schön, neue Autos, Bäume. Aber ich bin in 1, 2 von diesen Häusern gewesen. Und sobald du ein Brett andübeln willst, ich meine, wir reden hier von schlimmer Holzfäule. Wir reden von der Substanz, können Sie mir folgen? Die Substanz? Genau, ich meine, ich selbst wohne neben Bahngleisen und das ist nichts Besonderes. Aber was ich ein solides Haus nennen würde, die Fensterbänke haben Rinnen. Sie wissen, was ich mit Rinnen meine. Eine Rinne ist so eine Röhre, die unter der Fensterbank langläuft. Kann das Wasser drin abfließen. Bei den Bänken hier, die haben keine Rinnen. Bleibt das Wasser drin stehen. Die Kinder lieben die Züge natürlich. Naja, für die ist das eine Stimulation, nicht? Es wird aber nicht so viel Staub machen, oder? Ich bin krank. Unwahrscheinlich. Außerdem, wir haben ein Baby. Unwahrscheinlich, Baby. Gut, das ist gut. Anna, Glaubst du, du könntest gehen und dich jetzt anziehen? Es ist fast unmöglich, dass man das Mädchen überredet, sich vor 11 Uhr früh anzuziehen. Anna. Sie ist Italienerin. Ja, meine Frau ist Italienerin. Ach ja, wirklich. Also halb Italienerin. Ihre Mutter kommt aus Turin. Sehen Sie, ich muss los. Insofern gebe ich Ihnen jetzt besser das. Ja, sehen Sie, es tut mir leid. Ich habe das gerade erst gemerkt, dass ich kein Bargeld habe. Ein Scheck macht doch nichts, oder? Weil ohne Frage Bargeld wäre Ihnen lieber ohne Frage. Aber irgendwie war es heute Morgen... Naja, ich bin sicher, Sie kennen solche Morgende, ja. Es ist nur, weil wir gesagt Ja, sehen Sie, hatten... ich weiß. Tja, wenn Sie lieber warten möchten. Nein, nein. Schon in Ordnung. Weil, sehen Sie, wenn Sie bereit sind zu warten, dann... Ist kein Problem. Dann... Ach, sehen Sie, ich fühle mich schrecklich. Nein, nein, nein. Auch nein. Deswegen? Nein, nein, bitte, es ist kein Problem. Stimmt doch, die Summe, oder? Ganz sicher, ja. Tja... Falls es noch irgendein Problem geben sollte, gut, wird es sehr viel Lärm machen. Unwahrscheinlich. Es ist nur, weil sie schläft. Ja, wenn Sie vielleicht doch etwas für mich hätten. Was? Ach, ja, natürlich, ja. Was brauchen Sie denn? Ich meine, wenn Sie für mich vielleicht doch etwas hätten, wie ein Laken, das ich um meinen Hammer wickeln kann. Anna! Allmählich fühle ich mich hier schon ganz wie zu Hause. Ein gutes Zeichen, nicht? Mr. Walsham hat die Fensterbank reparieren lassen. Hat er, ich weiß. Sehr gewissenhaft, der Gute. Ne? Darf ich Sie zum Mittagessen einladen? Bitte? Ich habe mich nur gefragt, ob Sie hiernach irgendwo Mittag essen wollen. Ich habe Sandwiches. Sandwiches? Ja, ich habe Sandwiches im Büro. Dann ein andermal. Die Walshams sind über Ihr Angebot sehr erfreut. Nun, natürlich bin ich sehr erfreut, dass Sie angenommen haben. Denn es ist wichtig, von wem man kauft. Und ich denke, es sind recht nette Leute. Finden Sie nicht, Claire? Nein, Sie haben ganz recht, sind Sie überhaupt nicht, was? Nicht wie wir beispielsweise, denn wir sind es, nicht wahr? Wir sind nette Leute, hm? Sind wir nicht nette Leute? Nein, Sie haben ganz recht, sind wir überhaupt nicht. Das müssen Sie wissen. Sehen Sie, es tut mir leid, dass ich Sie noch mal hierher gezerrt habe. Ja, mir war nicht ich ganz klar. Ich will doch nur sicher sein. 200.000 Pfund. Glauben Sie, dass es das wert ist, Claire? Werde ich hier zum Narren gehalten? Ich kaufe es nicht. Ja, aber trotzdem. Ja, finde ich. Ich bin froh, dass Sie es gesagt haben, Claire, denn ich finde das auch. Und schließlich, was ist schon Geld? Nun ja. Diese Straße wird immer begehrt sein. Hören Sie, ein Zug hält direkt vor Ihrem Fenster. Die Gesichter der Fahrgäste pressen sich alle an die Glasscheibe. Beunruhigt Sie das nicht? Man gewöhnt sich an die Züge. Man denkt nicht über sie nach. Mit was sind Sie überhaupt? Mit Ei? Ihre Sandwiches? Sind die mit Ei? Nein. Ich erzähle Ihnen was. Und natürlich kann ich mich absolut irren. Aber ich bin mir fast sicher, dass Sie eins dieser Betten haben oder die man als Sofa zusammenklappt. Habe ich recht? Sehen Sie, tut mir leid, ich mache Sie doch nicht verlegen, oder? Alles, was ich meine, ist, am Anfang ist ein Sofa. Den Abend über sitzen Sie drauf, höchstwahrscheinlich allein. Dann, um eine bestimmte Uhrzeit und obwohl die Zeit völlig bei Ihnen liegt, ist es wahrscheinlich immer mehr oder minder dieselbe Zeit, stehen Sie vom Sofa auf, Sie klappen es um und Sie richten es auf eine bestimmte Art her, die irgendwann einmal kompliziert schien, Ihnen aber jetzt zur zweiten Natur geworden ist. Und Sie machen sich fertig fürs Bett und Sie steigen hinein. Bitte unterbrechen Sie mich, wenn ich mich irre. Und am Morgen weckt Sie der Wecker, wenn nicht die Züge. Und Sie stehen auf und Sie machen sich fertig für die Arbeit. Doch bevor Sie gehen, verwandeln Sie das Bett wieder zurück in ein Sofa. Außer an jenen Tagen, und hier ist der Haken, außer an jenen Tagen, wenn Sie vielleicht schon zu spät für die Arbeit sind. Oder es graut Ihnen einfach davor. Es graut Ihnen einfach davor, das blöde Ding zusammenzuklappen. Also lassen Sie es. Aber sobald Sie abends nach Hause kommen, werfen Sie einen Blick darauf und Sie bereuen, dass Sie es so gelassen haben. So ungemacht. Bitter. Denn sofort stehen Sie vor einem Dilemma. Ich finde es nicht übertrieben, von einem Dilemma zu sprechen, oder? Und das Letzte, was jeder von uns will, ist ein Dilemma, vor allem abends. Denn entweder verwandeln Sie Ihr Bett wieder zurück in ein Sofa, wissend, dass Sie in wenigen Stunden Ihr Sofa wieder zurück in ein Bett verwandeln müssen. Oder natürlich, Sie lassen es. Der Nachteil in diesem Fall ist jedes erbärmliche Gefühl, dass nichts wirklich im Zimmer passiert ist, was den Morgen vom Abend unterscheidet und von der Nacht. Nein, tut mir leid, Sie irren sich absolut. Weil es Zeiten gibt, denke ich, in denen es recht schrecklich sein muss, allein zu leben. Was bringt Sie auf den Gedanken, ich lebe allein? Ich bin gern allein. Es hat seine Vorteile. Ja, ganz entschieden. Ihre Frau war bisher nicht hier, oder? Sie vertraut meinem Urteil. Ist sie nicht neugierig? Ich verrate Ihnen ein Geheimnis. Ich habe beschlossen, ihr nichts zu sagen bis zum Abschluss. Ein Haus in London. Sie hat nicht die blasseste Ahnung. Die Sache ist, Mr. und Mrs. Walser möchten den Abschluss in den nächsten paar Wochen regeln, wenn möglich. Ja, natürlich. Weil sie bereits ein verbindliches Angebot hatten. Das sie abgelehnt haben. Ja, aber im Einvernehmen über einen zügigen Abschluss des Kaufvertrages. Ja, hören Sie. Ich denke, Sie wären glücklicher, wenn Sie von Ihren Anwälten gehört hätten. Ich beauftrage Sie heute Nachmittag. Gut, alles bestens. Es ist nur, dass... Danach fahre ich leider weiter nach Rom. Einer meiner Kunden will, dass ich einen Blick auf ein Bild werfe. Eine völlige Zeitverschwendung. Man kann schon auf den Dias sehen, dass es nicht echt ist. Zum Beispiel wirkt es so, als habe es mehr als einen Fluchtpunkt, was eine Kuriosität ist, gelinde gesagt, für die fragliche Epoche. Gut, also wie genau ist jetzt Ihre Position? Sie wissen, was ich meine mit Fluchtpunkt. Hören Sie, anscheinend haben Sie mich gerade gefragt, ob ich ehrlich bin. Also nein, natürlich nicht. Es ist nur, dass... Denn offen gesagt, Claire... Tut mir leid, es ist nur, dass Sie allmählich in Panik geraten sind. Na bitte, geben Sie Ihren Seelen Ruhe. Und ich denke, Ihr Gefühl ist, da Sie ihnen nun nachgegeben haben... In welcher Form haben Sie mir denn nachgegeben? In der Form, dass Sie ein verbindliches Angebot hatten. Dass Sie abgelehnt haben. Ja, aber da Sie nun nachgegeben haben, jetzt... Ich denke, Claire, Sie werden noch merken, dass ich Ihnen nachgegeben habe bei diesem Geschäft. Ist noch jemand hier? Hallo? Das ist unwahrscheinlich. Vielleicht nebenan. Das sind Wohnungen nebenan, oder? Ja, aber Eigentumswohnungen. Wie Ihre? Ich könnte mir diese Gegend nicht leisten. Aber das Prinzip ist dasselbe. Alle haben sie Betten, die man als Sessel zusammenklappt. Diese Harrops, denen hat es das Herz gebrochen, oder? Am Telefon waren sie ein bisschen aggressiv. Ja, ich liebe es da oben an der walisischen Grenze. Sie nicht? Wenn es nur nicht der Tod wäre. Weil es wunderschön ist, aber es ist wirklich der Tod. Das heißt, wir reden von vielleicht 14 Tagen. Maximal, Claire. Tja, ich werde es Ihnen sagen. Nicht Ei? Kennen Sie Italien überhaupt? Ich war mal in Venedig. Für 7 Tage oder ein verlängertes Wochenende? Tut mir leid, aber ich mag's nicht, wenn man sich über mich lustig macht. Lustig macht Claire. Traurigerweise muss ich den Flieger nehmen. Denn meine wahre Leidenschaft gehört Zügen, vor allem Zügen mit Schlafwagen. Ich denke, ein Zugabteil ist vielleicht der perfekteste Ort zum Schlafen, oder? Es gibt heißes Wasser und Verbotsschilder in mehreren Sprachen. Der Rhythmus der Gleise wiegt einen in den Schlaf. Man träumt seinen Weg unter den Bergen durch und dann, wenn man aufwacht, schiebt man die Blende hoch und das Mittelmeer liegt direkt vor dem Fenster und plätschert an leeren Stränden. Im Osten geht gerade die Sonne auf. Über den Weinbergen und den großen Marmor steht Pisa, Florenz, Rom, Neapel. Für manche Leute ist das Schlafen in Zügen eine Art Zwang. Haben Sie das gewusst? Als letztes der Nacht verschwinden Sie am Ende des Bahnsteigs. Sie springen hinab auf den Schotter und folgen den summenden Schienen, bis Sie einen unverschlossenen Zug finden. Natürlich ist das Wasser in den Waschräumen der ersten Klasse kalt geworden. Aber die Sitze haben zumindest von den letzten Fahrgästen noch etwas Wärme bewahrt. Ja, ich weiß, man könnte anführen, dass Sie kein anderes Heim haben, aber ich denke, die Wahrheit ist, tief in Ihrem Herzen sind Sie in die Züge verliebt. Oder alles, was ich gemeint habe, Claire, war, dass für mich selbst schon 24 Stunden in Venedig zu viel sind. Was für ein fauliger, feuchter Ort. Ein Segen, dass er versinkt. Ich meine doch nur, sieh mal, also alles, was ich meine, das ist, also komm, komm, ich habe recht. Das finde ich nicht, tut mir leid. Also komm schon, du weißt doch, dass ich recht habe. Weil, dann sieh mal, du bist in einem Zimmer mit einem Mann. Das tut mir leid, du hast überhaupt keine Ahnung. Du weißt nicht, worüber du komm, redest. Komm, komm, komm, komm, hör mir zu. Du hörst mir einfach nicht zu. Ich meine, du weißt, hier, Anna, du weißt doch genau, worüber ich rede, ja? Ja, das ist Anna hält mir die Stange, weil, schau, du bist in einem Zimmer, mit einem Mann, ja? Oder sonst wo. Das muss ja kein Zimmer sein. Es ist sonst wo. Ich meine, du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Ja, gut, dann sag, was du willst. Aber ihr wisst übrigens beide. Ich habe doch recht. Weil das, hör auf, ich finde das nicht komisch. Wirklich nicht. Weil das liegt doch in der Natur des Menschen. Ja, mit Sicherheit das, in deiner Natur. Ja, eben, sage ich ja. Ne? Was habe ich denn jetzt gesagt? Also ich meine, nehmen wir Claire zum Beispiel. Also Claire? Ja, Claire. Ich meine, hey, was ist denn daran so komisch? Ich meine, es ist doch nur ein Beispiel, ja? Claire, die Kellnerin. So, weil, hey, du weißt, ich habe mit Claire gesprochen. Weißt du, ein paar Mal, mehr als ein paar Mal, ja. Und das ist genau die Art Sache, die ich meine. Weil, guck mal, das sind Preise, das sind Objekte, das ist ein ernstes Geschäft, aber wir beide wissen, was vor sich geht, Claire und ich. Weil das eben immer vor sich geht, verstehst du? Und, ja, ach komm, mehr sag ich nicht. Mehr meine ich auch nicht. Du meinst, du willst Claire vergewaltigen? Nein, komm, ja, aber wer redet denn von Gewalt? Habe ich denn was von Gewalt gesagt? Nein, ihr zwei, ihr wollt die Sache zu einer moralischen Grundsatzdebatte aufblasen. Wer hat denn hier was von einer moralischen Grundsatzdebatte gesagt? Nee, komm, ich rede doch nicht von Gewalt. Also ich, es sind Aggressionen oder sonst was. Okay, wir wissen doch, da geht etwas vor, das ist sexuell, ja, und das beruht auf Respekt. Also sexuell ruht auf Respekt, das ist immer ein ganz wichtiger Teil davon. Was meinst du denn mit Claire vergewaltigen? Dann seien wir mal offen. Also wir reden doch nicht über entschuldige mal, über irgendwas, also Araber oder wir reden nicht weiß schon, Italiener oder Anna. Oder sowas in der Art. Ich kritisiere das nicht. Scheiße. Ne? Aber das ist anders. Das ist eine andere Art von Gesellschaft. Pardon. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Hör mal, es sollte wirklich keine Beleidigung sein. Du weißt, dass sie wieder nach Italien telefoniert hat. Anna. Ich habe sie erwischt, wie sie wieder nach Italien telefoniert hat. Woher willst du denn das wissen? Ja, weil sie Italienisch gesprochen hat, obwohl sie es natürlich abstreiten wollte. Sie wollte abstreiten, dass sie Italienisch gesprochen hat? Sie wollte Italien abstreiten. Manchmal ist niemand da, das weißt du doch. In ganz Italien, das ist niemand da. Das ist oft, in Turin zum Beispiel, ist oft niemand da. In Pisa, in Florenz, in Rom, in Neapel. Warum kann sie ihre Mutter denn nicht einfach schreiben? In Florenz, ja, also sieh mal, sie kennt doch unsere Position zum Telefonieren. Jedenfalls würde sie dich bei lebendigem Leib fressen. Was? Claire. Na, ich hätte nichts dagegen. Komm, lass uns ins Bett gehen. Weil, wieso? Nein, kommt er überhaupt nochmal her? Er will Maß nehmen. Was Maß nehmen? Und was will er denn Maß nehmen? Weiß ich nicht. Weil, was hat er denn letztes Mal gemacht? Ja, ohne Frage nicht Maß genommen. Das war eben, was Claire gesagt hat. Claire war zum Mittagessen. Ja, die lassen die also sehr wohl raus, ne? Zum Mittagessen. Weil er doch weiß, nehme ich an. Er weiß doch, dass wir in zwei Tagen abschließen. Naja, natürlich weiß er das. Naja, also solange er das weiß. Natürlich weiß es. Komm, lass uns ins Bett gehen. Du weißt, dass er nie draußen war. Was? Nein, Claire hat es mir erzählt. In einem eurer Gespräche? Ja, in einem unserer Gespräche hat sie mir gesagt, er war nie draußen im Garten. Ja, und? Naja, also. Man sollte doch meinen, dass er neugierig ist. Ja, das ist er ohne Frage nicht. Und weil? Ich finde ihn kalt. Also, ich finde ihn charmant. Ja, jedenfalls. Kannst du dir ja fragen. Was, ihn fragen, ob er charmant ist? Ob er neugierig ist? Nein. Du kannst ihn ja morgen fragen, ob er überhaupt neugierig ist. Ich bin morgen nicht hier. Habe ich dir doch erzählt, ich bin in der Wohnung. Bis in der Wohnung, ja, richtig. Was macht die Wohnung denn? Ja, der Wohnung geht's gut. Es ist nur... Sieh mal, wenn wir die Wohnung nicht nehmen, dann haben wir kein Bargeld. Ja, ich weiß. Ja, weiß und weil, wenn du willst, dass dich die Leute behandeln wie Scheiße oder sonst was, dir das Herz brechen oder sonst was. Was siehst du da an? Was ist das für ein Strich? Es ist ein Riss. Nur ein Riss. Es ist nur... Ich denke, weißt du, dass wir vielleicht bald zu dicht aufeinander hocken. Ja. Könnte sicher sein. Weißt du, ich bin sicher, das ist sogar mehr als möglich. Oder sonst was. komm, lass uns raufgehen. Hä, was ist denn los? Naja, wenn Anna kommt. Wenn Anna kommt? Naja, es könnte doch sein. Naja, es könnte sein, ja klar. Weißt du, ich bin sogar sicher, das ist mehr als möglich. Komm. Ja. Hey! Aber ich würde sie liebend gern sehen. Das glaube ich Ihnen nicht. Und welche Farbe haben die Wände? Die Wände? Ja. Ich weiß nicht. Neutral. Neutral? Absolut neutral. Sie beziehen keine Position. Claire, ein Witz? Ja. Nun, ich bin baff. Ich bin baff und amüsiert. Und Sie? Und ich was? Beziehen Sie Position? Ich verstehe nicht. Oder sind Sie nur neutral, wie die Wand? Oh, ich bin wie die Wand. Das ist mein Beruf. Undurchdringlich. Wenn Sie wollen. Und es gibt ein Board. Ein was? An der Wand. Der Wand im Bad, ein kleines Glasbord und eine Tube Zahnpasta, die über Monate hält und hält. Ach, wirklich? Tut mir leid. Ich horche Sie aus. Das können Sie gut. Ja, nicht wahr? Wissen Sie, als ich anrief, wollten die mir jemand anderen vorbeischicken. Sie haben versucht, mir einen dieser grässlichen Jungen anzudrehen. Toby. Ja, genau, so hieß er. Ja, er sagte, ich komme und treffe Sie mit dem Schlüssel. Ich sagte, würden Sie mir bitte zuhören? Ich verhandle in dieser Angelegenheit ausschließlich mit Claire. Wie ist er denn? Toby? Hätten wir uns gemocht? Nein. Ist er vor oder hinter Ihnen? Seitlich. Links? Ja. Sie drehen sich nach links und da ist Toby. Er telefoniert, aber er sieht Sie an. Nein, er arbeitet. Ja, natürlich. Ich hatte ihn gebeten zu kommen. Wirklich? Ich wäre jetzt eigentlich Mittagessen. Wir können hier Nachmittag essen. Denn mittlerweile müssen wir auch abends arbeiten. Und das hier ist Arbeit? Ja. Ja, es ist ein langer Tag. Ja, natürlich. Manchmal ist es eine Belastung, mit Leuten zu verhandeln. Das kann ich mir vorstellen. Weil wir zwischen den Fronten stehen. Wofür sie bezahlt werden. Ja. Mit so und so viel Prozent. Und das macht ihnen Spaß. Ja. Denn sie verhandeln gern mit Menschen, nicht? Sie mögen Menschen. Ja, ja, tue ich. Warum wirken Sie da nicht glücklich, Claire? Ich bin rundherum glücklich. Aber Sie hören sich nicht glücklich an. Tja, tut mir leid. Ja, ich sollte dann wohl mal weitermachen. Wäre zu traurig, wenn meine Schätze nicht hineinpassen. Tut mir leid, wenn ich mich nicht glücklich anhöre. Sie müssten mir sagen, wie sich glücklich anhört. Und es ist kein Bad. Es ist eine Dusche. Wenn wir die Dinge nicht präzise beschreiben, kommt es womöglich zu Missverständnissen. Da bin ich sicher. Und die versuchen wir zu vermeiden. Ohne Frage, zu vermeiden, Missverständnisse. Wir versuchen bei den Leuten keine Erwartungen zu wecken, die nicht erfüllt werden können. Oder sie fühlen sich betrogen, enttäuscht. Und die Schuld geben sie natürlich uns. Für was? Für alles. Aber ja, es gibt ein kleines Glasbord. Woher wussten Sie das? Oh, es gibt immer ein kleines Glasbord, Claire, gleich über dem Waschbecken. Wissen Sie, was Kurkuma ist? Man mischt sie in Curry, das macht ihn gelb. Richtig. Wie war Rom? Wie war Rom? Heiß, Rom war heiß. Und Sie schließen morgen ab? Morgen früh. Ihre Frau muss schon aufgeregt sein. Muss sie? Ich dachte, Sie sagten, Sie haben es ihr erzählt. Ja, hab ich getan, ja und ja und ja, Sie haben recht, ist sie. Und der Junge natürlich, weil es für Mark ein elendes Leben ist in diesem Hotel. Das ist nicht gut für einen Jungen, oder? Haben Sie Kinder? Nein. Das habe ich Sie schon gefragt. Sie haben mir dieselbe Antwort gegeben. Sie haben keine Kinder, Sie leben allein. Sie sind sehr glücklich allein, tut mir leid. Denn ich denke, das ist ein gewisses Maß, oder? Bei Leuten. Es gibt eine Art, das Maß von Leuten zu bestimmen, indem man zuhört, wie oft sie sich wiederholen. Bei manchen ist es nur jeden Tag dasselbe. Aber bei den anderen Säufern zum Beispiel, den Verrückten, ist es dasselbe, jeden Tag, jede Sekunde. Und hier bin ich und wiederhole mich, weil es so komisch ist, oder? Wie man die Fehler von anderen peinlich genau wahrnimmt und dann ertappt man sich bei den gleichen. Das müssen Sie wissen. Und? Was? Passen Sie? Wissen Sie, ich bin unfähig mit solchen Sachen. Was denken Sie? Hören Sie, wir sollten jetzt wirklich gehen. Aber Sie sind doch beim Mittagessen. Wissen Sie, ich glaube, wir werden sehr glücklich hier sein. Zumal dies unser kleinstes Haus sein wird, aber in unserer größten Stadt. Und ich denke, es wird eine Menge Unfug geredet über Städte, nicht wahr? Weil, ja, ja, wir wissen alle, dass Fremde Tür an Tür mit Fremden wohnen. Wir sind alle schon mal auf der Straße an Freunden vorbeigelaufen, weil der Moment des Erkennens zu spät kam. Und beide sind wir zu verlegen oder sonst irgendetwas, zu versunken in die eigene Welt, um umzukehren. Und ja, ja, ja, wir sind alle schon mal als Fremde morgens aufgewacht und fanden unser Gesicht nur Zentimeter entfernt von den offenen Augen eines anderen Fremden. Wir stehen auf, wir ziehen uns an, jeder auf seiner Seite vom Bett, dann klappen wir das Bett womöglich zusammen, etwas verschämt vielleicht oder auf jeden Fall zu beschäftigt zum Reden. Aber was spielt das für eine Rolle? Denn sicher ist doch der große Vorteil, dass dadurch, dass wir uns nicht kennen, dass wir uns nie in das Herz geschaut haben, respektieren wir uns. Es wäre schön, wenn das wahr wäre. Ist es nicht wahr? Und war Ihre Beschreibung präzise? Von was? Der Situation. Wir sollten gehen. Und was machen Sie wegen dem Essen? Ich habe Sandwiches. Tja, ein andermal. Ja. Was? Was? Ja. Gut. Werden wir nicht, oder? Ich glaube nicht, nein. Nein, ich glaube auch nicht. Ist noch jemand hier? Hallo? Hallo? Das ist unwahrscheinlich. Mir fällt auf, dass wir uns ziemlich ähnlich sind, oder? Ich meine, was ist es? Stimmt irgendetwas mit uns vielleicht nicht? Das frage ich mich allmählich. Denn hier sind wir waren zusammen in diesem Zimmer, in diesem Haus, zweimal jetzt. Dreimal. Wirklich? Wissen Sie, was ich jetzt sehr gern tun würde, Claire? Oh, hallo. Das hier tut mir leid. Es ist mein freier Tag. Ja, tut mir leid. Mir wurde gesagt, es sei niemand hier. Heute ist mein freier Tag. Ja, natürlich. Die haben mir gesagt, das Haus wäre leer. Jedenfalls hören Sie, ich denke, wir sind fertig, oder? Habe ich recht? Ja, ja. Bitte sagen Sie nichts, Mrs. Wolfson. Sie wollten doch nicht nach oben, oder? Nein, nein. Non è loro, vero? Lei è l'agente immobiliare. Cosa? Alla chiave? Non ha importanza. Hören Sie, tut mir leid, wenn wir... Sehen Sie, mir wurde gesagt, es sei niemand da. Bitte sagen Sie ihnen nichts, okay? Du passerai le guai. No, no, non lo diranno nessuno. Tja, natürlich nicht. Natürlich sagen wir niemandem etwas. Danke. Wissen Sie, was ich jetzt sehr gern tun würde, Claire? Ich würde gern raus in den Garten gehen. Ja, vielleicht kommt er ja. Ich nehme an, er kann immer noch kommen. Ja? Ich meine, was machen die gerade? Telefonieren die? Die telefonieren die ganze Zeit. Ja, und schicken Sie jemand vorbei? Ich weiß nicht. Ja, aber du hast doch mit denen gesprochen. Ich habe dir gesagt, ich weiß es nicht. Tut mir leid. Aber hör ich meine, zu. Ja, sag. Nichts. Ja, du wolltest doch was sagen. Ach, schon gut, nichts. Ich meine... Alles, was ich sagen wollte, war... Aber du, wenn du mich schon unterbrichst, bitte, du wolltest was sagen. Dann red du doch. Ja, aber es ist doch... Alles, was ich sagen wollte, war, dass er ohne Frage nicht kommen wird. Ach so, und ist es das, was Sie gesagt haben? Nein, aber das ist doch ohne Frage so. Ich verstehe nicht, wieso ohne Frage. Du weißt, dass es ohne Frage ist. Sieh mal, wir beide wissen, dass es ohne Frage ist. Aber er muss doch eine Nummer haben, er muss eine Adresse ja. haben. Also, dann schicken Sie jemanden vorbei. Na, ohne Frage nicht. Ja, ist das, was Sie gesagt haben? Sieh mal, ich kann doch hier nicht wiederholen, ja, was Sie Wort für Wort gesagt haben. Das weiß ich doch, aber Sie ich habe dir gesagt, was Sie gesagt haben. Ja, aber es ändert sich doch. Es ändert sich überhaupt nicht. Sie können unsere Position nachvollziehen, aber es gibt nichts, was Sie tun können. Also, es tut mir leid, aber das fällt mir schwer, das zu glauben. Na, dann red du doch mit denen. Ich rede nicht mit denen. Ich rede nicht mit denen. Alles, was ich wissen will, ist zu wissen, was gerade passiert. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen nicht, was passiert ist. Was passiert ist, ist, dass alle denken, sie wissen, was passiert ist. Es ist doch ohne Frage klar, was passiert ist. Also so ohne Frage finde ich das nicht. Also tut mir leid. Und vielleicht stimmt es ja irgendwas mit mir nicht. Aber wieso das ohne Frage klar sein soll, das verstehe ich nicht. Weil Tatsache ist also doch... Also Simon, wenn du dich weigerst, das zu verstehen... Tatsache bleibt doch, dass das, worüber wir hier gerade reden, zwei Sachen sind, die nicht unmittelbar zusammenhängen. Ja, natürlich hängen die zusammen. Ja. Das setzt jeder voraus. Also, wenn du dich weigerst, das realistisch zu sehen... Tut mir leid. Aber, sieh mal, was ist das hier? Was ist das hier? Hm? Weil, was ich versuche, ist ja es realistisch zu sehen. Das ist doch genau mein Punkt. Weil sonst hier mit jedem die Fantasie durch... Also, hör zu. Sprich du mit denen, ja? Nein, ich spreche nicht mit denen. Also, wenn du nicht mit denen reden willst... Weil, Tatsache, bleib doch. Ich meine, wenn du nicht mit denen reden willst... Tatsache, bleib doch, oder? Dass wir über all ihre Bewegungen Bescheid wissen. Und wir wissen, dass sie am Nachmittag wieder zurück bei der Arbeit war. Nein, war sie nicht! Ja, du hast gesagt, sie war. Ich habe dir erzählt, dass sie es nicht war. Du hast gesagt, sie war heute Morgen nicht da. Ich habe gesagt. Hättest du zugehört, dann hättest du mitgekriegt, dass das, was ich gesagt habe, war... Also, sie ist heute Morgen nicht da gewesen und sie war gestern Nachmittag nicht zurück. Ach, so hättest du mir das gesagt. Ich habe dir das gesagt. Nein, ich meine, hättest du mir das gleich am Anfang gesagt. Also, das hat uns gerade noch gefehlt, oder? Mike? Na, ich meine, nur das hat uns gerade noch gefehlt. Ja, aber da ist auch Claire. Man muss auch an Claire denken. Also, ganz offen gesagt, ich scheiße auf Claire. So, nein, sieh mal, tut mir leid, komm. Tut mir leid. Weil, wenn es das ist, was passiert ist, obwohl ich finde das wirklich immer noch unwahrscheinlich, dann habe ich natürlich das größte Mitleid mit Claire. Aber, Herrgott nochmal, Tatsache bleibt ja doch, der Mann, der sollte heute abschließen. Weil, er hätte ja nicht warten können. Ja, ja, ja, ich weiß, das ist schrecklich. Ich meine das ganz ohne Frage. Scheiße. Oh, hör mal. Du weißt, ich mag Claire. Ich habe immer gesagt, ich mag Claire. Ja, ich weiß. Also was soll denn das jetzt heißen? Ich meine, was genau soll das jetzt heißen? Es soll heißen, hättest du ihn herumgeführt, statt Claire... Aber das ist doch Claires Beruf. Claire wird doch dafür bezahlt. Sie wird bezahlt von uns mit so und so viel Prozent, dass sie die Leute herumführt. Weil... Ja, schon gut. Also komm schon. Ich meine, wenn sie nicht auf sich aufpassen kann. Hörst du, sehen wir das doch mal realistisch, ja? Was soll sich denn unsere Fantasie überhaupt vorstellen? Sollen wir uns vorstellen, er hat sie bei der Gurgel gepackt und sie weggezerrt? Nein, ohne Frage nicht. Weggezerrt am helllichten Tag. Das war wann? Mittagszeit in seinem, was immer es war. BMW. BMW. Nein, sowas ohne Frage nicht. Ja, na dann. Ja, und du sagst, Anna war hier. Ja, das ist richtig. Und? Sie war Zeugin bei dieser, was weiß ich, Vergewaltigung. Ach, Entführung, also ohne Frage ist das viel komplizierter als das. Es ist ziemlich herablassend anzunehmen, Claire sei in dieser Sache ein Opfer, ja? Weil vor die Wahl gestellt, wer will sagen, dass sie nicht lieber woanders hinginge? Etwas anderes täte, an einen interessanten Ort ginge, anstatt wieder zur Arbeit zu latschen und Häuser zu verkaufen. Die französischen Pyrenäen. Was? Ach, sieh mal, lass uns nicht darüber streiten. Was hat Anna überhaupt hier gemacht? Ich habe keine Ahnung. Du hast sie doch sicher gefragt. Ich hatte keine Zeit. Aber du hast doch mit ihr geredet. Weil sie doch eigentlich den ganzen Tag weg sein sollte. Ja, das weiß ich. Ja und? Was hat sie im Haus gemacht? Also woher soll ich denn wissen, was sie im Haus gemacht hat? Du sollst mit ihr reden. Na, red du doch mit ihr. Ich rede nicht mit ihr. Scheiße. Hm? Sie ist wach. Jedenfalls, was konnten die sagen? Naja, sie haben sich entschuldigt. Ja und? Die Harrops, hast du erwähnt? Nein, die Harrops haben wir verloren. Bist du sicher? Die bauen gerade so einen Komplex. Sie haben die Baugenehmigung gekriegt für einen dieser Feriendorfkomplexe auf dem Land. Aber das steht doch unter Naturschutz. Ja, offenbar nicht. Na, die können sich freuen. Gott noch mal. Anna! Anna! Die Sache war... Also, ich weiß nicht, aber für mein Gefühl hat er impliziert... Welcher von denen? Es war Tobi. Ach so, der ganz hinten. Nein, der sitzt rechts, wenn man reinkommt. Nein, für mein Gefühl hat er... Tobi. Ja, der hat impliziert, wir könnten... Naja, jedenfalls, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das war, was er sagen wollte. Sekunde mal. Aller Himmel, scheiße doch mal! Sie heult! So, was meinst du? Naja, ich hatte nur das Gefühl, dass er fand, wir könnten... Naja, die Situation ausnutzen. Sie ausnutzen? Ich glaube schon. Also, ist es das, was er gesagt hat? Nein, gesagt hat er das nicht. Ich meine eher. Alles, was ich meine, ist... Also, er sprach darüber vielleicht, weil... Natürlich waren wir uns einig, es weiter auf dem Markt zu lassen. Also, hatte nur das Gefühl, dass wir vielleicht eine gute Gelegenheit zum Überdenken, nehme ich an. Was, den Preis? Ja, den Preis, weil... Anscheinend gab es da in den letzten Wochen einiges an Bewegung. Und ich glaube, er hat impliziert, dass Claire... Naja, dass Claire vielleicht ein bisschen zu zaghaft gewesen ist. Zum Beispiel hatte er das Gefühl, dass sie nicht genug aus dem vierten Schlafzimmer gemacht hat. Ja, unter der Voraussetzung, dass wir James verloren haben. Tja, ich denke, wir müssen voraussetzen, dass wir James verloren haben. Ja, das heißt, er findet 200 sind zaghaft. Das in groben Zügen ist, was er sagt. Ja, natürlich ist das, was wir selbst immer gesagt haben. Ja, ist richtig. Ich meine, das war alles sehr unverbindlich. Weil ich hier keinen falschen Eindruck erwecken will. Denn er war wegen Claire schon sehr betroffen. Was ist los? Sag mal, bist du nicht neugierig? Es ist nur... Die sind hier gewesen, oder? Sie waren in diesem Haus. Sie waren in diesem Zimmer. Mehr nicht. Ich meine, bist du nicht neugierig? Ja. Ja, weil irgendwie kann ich es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wo sie anfangen würden. Aber andererseits nehme ich an, sehen sie sich ziemlich ähnlich, oder? Findest du? Nein, lass mich los. Lass mich jetzt nicht los. Aber wenn Anna kommt... Na, lass sie doch kommen. Na, natürlich sind sie das. Das ist ganz verständlich. Aber es kommt der Punkt, oder, wo sie loslassen müssen. Einfach loslassen müssen. Sie müssen sich einfach selbst sagen, das ist ihr Leben. Das ist ihre Wahl. Ja, absolut. Ja, absolut. Und ich denke wirklich, dass eine Menge Unfug über Städte geredet wird. Die Angst, die Einsamkeit. Denn ganz offen gestanden, zu viel Intimität kann genauso erdrückend sein. Eigentlich ist es sogar meiner Erfahrung nach wahrscheinlicher, dass einen die Nähe eines Freundes mehr erdrückt als die eines völlig Fremden. Oh ja, ja, ja, darüber gibt es Statistiken. Nun, es ist ganz natürlich, dass Sie beunruhigt sind. Und bestimmt würde ich, wenn ich in Ihre Haut stecken würde, genau dasselbe tun. Denn, um Ihnen die Wahrheit zu sagen, ich selbst bin auch leicht zu beunruhigen. Nicht wegen großer Sachen, seltsamerweise. Nein, das sind die kleinen Sachen, das sind die Details, nicht wahr? Es ist der Belag vom Sandwich, nicht? Oder das Blatt, das plötzlich fällt. Ich sagte, das Blatt, das plötzlich fällt. Natürlich, natürlich, ich geb sie. Claire! Claire! Eine Sekunde eben und ich gebe sie. Claire! Sie antwortet mir nicht. Sie muss immer noch... Das stimmt, das tut sie nicht. Sie muss immer noch, wissen Sie, sie muss immer noch unter... Können Sie das glauben? Immer noch unter der Dusche sein? Ja, ja, ja, ja. Aber Tatsache ist doch, Sie fühlen sich wirklich schmutzig, Claire und Ihre Kollegen, Ihre Jungs da. Sie fühlen sich wirklich schmutzig nach einem Tag mit Kaufen und Verkaufen, Kaufen und Verkaufen. Sie fühlen eine Art Dreck, offen gesagt. Sie fühlen eine Art, oh ja, hat sie Ihnen das nicht erzählt? Eine Art Ekel vor sich selbst. Na ja, natürlich verheimlicht sie Ihnen das. Natürlich tut sie das. Aber zufällig weiß ich, dass sie den lieben langen Tag von diesem Moment träumt. Wie das heiße Wasser strömt und der heiße Dampf aufsteigt. Ja, ja, ja, ja. Oh, das ist kaum ein Zimmer, oder? Eher eine Art, naja, richtig, eher eine Art Schrank. Und bei meinem ersten Besuch hier dachte ich, sie würde mich gerade schreiend in eine Art großen Schrank zerren. Ich habe gesagt, Claire, hier lebst du? In einem übergroßen Schrank, Claire, der nach Rauch riecht, in diesem seltsamen kleinen Loch mit einem Bett, das man nicht mal zusammenklappen kann, Kochnische links, Dusche rechts. Ist das deine Investition? Absolut. Aber sie hat mich bekehrt. Wissen Sie, sie hat mich bekehrt. Und mit der Zeit habe ich erkannt, oh ja, alte Freunde. Und ich habe erkannt, dass das hier gerade das ihr Refugium ist. Ja, dass hier eine sehr gute Atmosphäre ist. Sehr gedämpft und ruhig. Dass übrigens selbst die Züge draußen zur Ruhe beitragen. Gerade die, durch den Kontrast. Und sie hat mir beigebracht, die ruhige Schönheit der Schienen zu sehen. Wie sie verschmelzen im Flucht, was? Sicher versuche ich es nochmal. Claire! Claire! Sie ruppelt sich nur gerade ab. Ich sag, anscheinend ruppelt sie sich nur gerade trocken. Und dann ist sie draußen, dann ist sie frei. Sie ist sauber und sie ist frei. Und was? Ah ja, sobald sie sich gründlich abgerubbelt, bitte, wenn ich ausreden dürfte. Sobald sie sich gründlich abgerubbelt hat, ist sie, wie gesagt, sauber und frei. Und wir zwei beide gehen aus, nur um sämtliche Missverständnisse zu klären. Auf ein Eissandwich, wahrscheinlich, weil ich morgen früh in Rom sein muss. Obwohl man schon auf den Dias sehen kann, das ist nicht, was? Also, Sie verlangen doch jetzt sicher nicht von mir, dass ich da reinplatze, oder? Einfach da reinplatze, alles vom kleinen Glasbord reiße, all die Flaschen und Tiegel, die sich da auf dem kleinen Glasbord stauen, einfach das ganze Zeug umreiße und was? Fordere? Sicher doch nicht fordere, dass sie ans Telefon kommt. Weil ich nicht finde, ich darf irgendetwas fordern von dem armen Kind, dem armen Mädchen. Was eins dieser furchtbaren Worte ist, oder? Eins dieser furchtbaren Worte, die Männer benutzen, um Frauen klein zu machen. Verzeihen Sie bitte, manchmal denke ich, wir müssen. Müssen wir nicht? Ich habe den Verdacht, wir müssen bedeutend tiefer oder in uns hineinsehen. Und verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine nicht diese schreckliche Art von Selbsterfahrung. Ich meine einfach nur nachsehen, einen Blick werfen und schauen, ob da überhaupt irgendetwas ist, offen gesagt. Nicht, dass mich das groß kümmert oder so. Was? Entschuldigen Sie. Sie werden den Hörer auflegen, wenn Sie nicht mit Ihrer Tochter sprechen können? Wie wollen Sie mit ihr sprechen, wenn Sie den Hörer auflegen? Was? Ich dachte, ich hätte das alles erklärt. Ich dachte, ich hätte meine Position ganz klar gemacht. Aber wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, irgendwelche bohrenden Zweifel, dann sollten Sie mit Claire sprechen. Denn sehen Sie, hier ist sie jetzt. Sie ist sauber. Sie ist trocken. Sie strahlt. Sie will mit Ihnen sprechen. Oh, Sie machen Witze. Keineswegs, ich schwöre Ihnen, genau das waren Ihre Worte. Ein Angebot erwägen. Ganz recht. Ich bin bereit, ein Angebot zu erwägen. Aber Sie müssen gestorben sein. Und die Sache ist, da steht sie. Ich meine, es wäre ja gar nicht so schlimm gewesen. Aber da steht sie am obersten Treppenabsatz. Und alles, was sie anhat, jedenfalls, soweit ich das sehen kann, alles, was sie trägt, ist dieser, naja, so eine Art chinesischen Morgenrock. Einen dieser Kimonos. Japanisch in dem Fall. Also was immer es war, ich konnte da gar nicht schnell genug wieder rauskommen. Anna hat ja auch so einen, oder? Ein was? Ja, einen dieser, der, was immer es ist, Kimonos. Wirklich? Ja, das weißt du doch, mit Vögeln drauf. Die Gegend hier ist wirklich sehr angenehm. Tja, immerhin ist es ruhig. Die Sache ist, wir sind keine wirklichen Gärtner. Also das würde man wirklich kaum glauben. Denn natürlich haben wir früher eine Menge Lärm abbekommen, so von nebenan, als das noch Wohnungen waren. Naja, das sind natürlich immer noch Wohnungen. Aber da waren es Mietwohnungen. Wobei, wenn man darüber nachdenkt, gibt es nicht den geringsten Grund, warum ein Mieter oder mehr Lärm machen sollte als ein Eigentümer. Nein, aber leider, seien wir offen, leider reden wir dabei doch über eine vollkommen andere Art von Leuten. Eine vollkommen andere Art von Haltung gegenüber einem Objekt. Natürlich ist das ganz scheußlich, was die mit den Mietern gemacht haben. Ja, das ist unverzeihlich. Das Schöne ist, um diese Tageszeit fällt das Licht hier herein. Oh, sehen Sie, das tut mir leid. Können wir Ihnen ein Glas Wein anbieten? Danke, im Moment lieber nicht. Nein, nein, nein, kein Problem. Verstehen wir. Denn ohne Frage muss Ihr Gefühl immer noch, naja... Es ist ja nicht so, dass unser Gefühl nicht ja, auch immer noch... Ja, aber das Leben muss weitergehen, Mann. Ja, natürlich muss das Leben weitergehen. Das liegt in der Natur des Lebens. Es ist nur... Bitte, es ist nur noch ein bisschen früh für mich, mehr nicht. Aber zu etwas ohne Alkohol würde ich nicht Nein sagen. Oh, frisch gepressten Saft vielleicht? Gern, ja, Saft. Oder Cola oder so. Frisch gepressten Saft nehme ich gern. Anna, könntest du so lieb sein und ein Glas Saft holen für Mr.... Tobi, ich heiße Tobi. Ja, Saft. Gut, Anna. Ja, natürlich. Könntest du ihm ein frisches Glas Orangensaft holen? Oder Zitrone. Ja, Zitrone. Oder Zitrone, Anna. Zitrone hat er auch gern. Sie hätten auch gern mit Eis, oder? Bitte, ja, mit viel Eis. Mit Eis, Anna, Saft, mit viel Anna. Eis. Ja. Saft. Irgendetwas ohne Alkohol. Sehen Sie besser, ich gehe zu ihr. Ich bin gleich wieder da. Ach, das ist unser permanentes Problem. Bitte? Ihr was anzuziehen. Ich verstehe. Ich meine, ihr zu sagen, sich was anzuziehen, nicht ihr eigenhändig was anziehen. Verstehe, verstehe. Ja. Ich nehme an, sie badet oft oder so. Denn unsere Hauptangst war natürlich, dass ihr Äußeres die Leute, naja, abhält. Ja? Nur insofern, als sie möglicherweise den Eindruck... Also mich würde sie nicht abhalten, offen gesagt. Hören Sie, wirklich, also wir wollen Ihnen nur danken für alles, was Sie getan haben. Es gibt leider nur Zitrone. Nein, sehr gut. Nein, Zitrone ist gut, Anna. Es ist wirklich überraschend, wie begrenzt Ihr Wortschatz doch ist. Sie ist Französin, oder? Italienerin, in Neapel. Vor der Telefonrechnung graut uns schon. Na ja, solange es nicht Australien ist. Ja, sehen Sie, die Sache ist, wir wollten Ihnen nur danken für alles, was Sie getan haben. Und, ah, Anna, ja, kannst du ihn bitte rüberbringen zu Mr. Tobi. Tut mir leid, zu Tobi. Bitte sehr. Danke. Dann Prost. Prost. Prost. Hat sie eben schon wieder gebadet? Ich habe wirklich keine Ahnung, was sie gemacht hat. Sie können sich nicht vorstellen, welche Mühe wir haben, ihr was anzuziehen. Nein, Ihr Mann hat mir schon erzählt. Ich meine, wo doch die Leute zurzeit zur Besichtigung kommen. Also ihr zu sagen, sich was anzuziehen, nicht ihr eigenhändig was anzuziehen. Ja. Ohne Frage, ja. Nicht ihr was anziehen, Mike. Gut. Ohne Frage kann sie sich selbst anziehen. Hören Sie, ist er Ihnen kalt genug? Bitte? Nein, tut mir leid, ich dachte für einen Moment, es wäre kein Eis drin. Jedenfalls, wie Liz schon gesagt hat, wir wollen Ihnen nur danken für alles, was Sie getan haben und, na ja... Ohne Frage sind wir begeistert. Ja, ich meine, der Preis... Naja, eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, das ist geradezu lächerlich. Naja, die ganze Sache ist lächerlich. Nach einer Zeit verliert das jede Bedeutung. Und seien wir ehrlich, wir dachten, wahrscheinlich wären 200 schon Preistreiberei, oder? Und das Absurde an der Sache, dass wir fast mit Sicherheit weniger genommen hätten. Naja, vor allem aber nach... 250. Ich weiß, also, das ist Wahnsinn. Ziemlicher Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, fast schwindelerregend. 250 und bar. Also das ist ja das Überwältigende, bar. Ja, für mein Gefühl haben wir einen ganz passablen Preis erzielt. Natürlich hatten die Baldwins erst kürzlich eine Enttäuschung erlebt mit einigen Anbietern, deren Verhalten, ja, wie sollen wir es nennen, alles andere als anständig gewesen ist. Insofern sprach die Tatsache, dass Sie ihnen eine zügige Übergabe anbieten konnten, natürlich stark zu Ihren Gunsten. Und wie genau ist jetzt Ihre Position? Naja, ja. Natürlich suchen wir. Und natürlich haben Sie selbst genug Bargeld. Gut, und Ihr Preis? Naja, so um die 300, oder? Ja, naja, sagen wir, wir könnten bis zu 350 raufgehen für etwas Außergewöhnliches. 350, gut. Die Sache ist... Also unser Gefühl ist, dass wir uns Zeit lassen sollten. Nein, das verstehe ich. Nur weil Freunde von uns... Poppy und Max, Poppy und die, Max die Armen. Ja, sie sind völlig in Panik geraten. Und am Ende wohnen sie jetzt neben Bahngleisen. Ja, wobei, ein imposantes Haus. Sie haben Marmorböden verlegt, 3 Bäder. Ja, aber die Züge, sie leben wie auf dem Präsentierteller, Mike. Hören Sie, wollen Sie ganz sicher keinen... Ich dachte, die Sache ist, oder ist, also, dass wir uns auf eine fast lächerliche Weise, verantwortlich fühlen. Naja, verantwortlich ist wahrscheinlich nicht das richtige Wort. Nein, nicht verantwortlich, ohne Frage. Weil ich denke, es wäre falsch. Ich habe schon zu Liz gesagt, es wäre moralisch falsch für jeden von uns, sich in irgendeiner Art verantwortlich zu fühlen. Also nein, ich meine ja auch nicht verantwortlich. Na, du hast aber verantwortlich gesagt. Ja, ich weiß, was ich gesagt habe, Mike. Ich meine, was ist denn Ihr Gefühl? Bitte? Ich meine, sehen Sie, eigentlich müsste ich jetzt langsam... Ja, ich meine, scheinbar hat meine Frau das Gefühl, dass wir auf irgendeine obskure Art und Weise verantwortlich sind. Und insofern habe ich Mike, mich nur gefragt... Bitte. Sieh mal, ich will doch nur wissen, was der Mann denkt. Herrgott nochmal. Sicher, wenn Sie Bescheid wussten beim Kauf wegen der Bahngleise... Den Bahngleisen. Ja, wenn Sie darüber Bescheid wussten beim Kauf, dann sicher, es sei denn, es gibt irgendwelche Faktoren, von denen ich nichts weiß. Dann können Sie doch sicher keinen von Ihnen verantwortlich machen für den Erwerb, oder? Nein, Sie haben ganz recht. Sehen Sie, ich muss jetzt leider... Gehen, ja, natürlich. Es ist nur, natürlich, weil... Natürlich, nein, verstehen Sie. Ich muss nur sehr langweilig ein paar Leute zum Essen treffen, mehr nicht. Tja, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie vorbeigeschaut ja, haben. Ja, danke nochmal. Ich finde schon alleine raus. Nein, bitte. Den Schlüssel. Bitte? Ja, natürlich. Jetzt, wo alles vorbei ist, Gott sei Dank, da wollten wir Sie noch nach unserem Schlüssel fragen. Den Schlüssel? Ja, es muss ja nicht jetzt sein, also sobald es Ihnen passt. Nein, sehen Sie, tut mir leid, ich dachte, Sie, weil die Sache ist natürlich, Claire hat Ihren Schlüssel. Claire, nein, hören Sie, tut mir leid. Nein, ohne Frage müssen Sie jetzt das Gefühl haben, also ich denke, das Gefühl hätte jeder... Weil Sie nicht die einzigen Leute sind in dieser Position, ohne Frage, aber natürlich wäre es das Beste, das Schloss auszuwechseln, aber da Sie in ein paar Tagen ausziehen, hören Sie, kein Problem, ich spreche mit den Baldwins darüber. Oh, aber bitte. Nein, wirklich, das macht keine Mühe, ich spreche mit Ihnen morgen früh. Der Wein hatte es Ihnen angetan. Sie hörten Der Handel mit Claire von Martin Krimp in der Übersetzung von Nils Tabert mit Natalia Konde als Claire, Doris Wolters und André Jung als Liz und Mike, Jörg Schröder als James, Roberta Gandolfi und Giovanni Di Stefano als Anna und Vittorio, mit Thilo Nest als Handwerker Ashley und Stefan Saborowski als Claires Bürokollege Toby und mit Musik von Hans Feigenwinter. Technik Vreni Palm, Regie Claude-Pierre Salmoni. Eine Produktion von Schweizer Radio DRS aus dem Jahr 2000.